fliegenden Palmen auf Lippen und Brust. Hier quellen die Wellen, hier lachen und wachen die fliegenden Palmen auf Lippen und Brust. Hier quellen die Wellen, hier lachen und wachen die fliegenden Palmen auf Lippen und Brust. Scherzen sich Herzen ist besser als Florens vergängliche Lust.